isn't gamer. Wir sind Gamer. Unsere Reaktionszeit ist besser als bei jedem anderen Menschen auf der Welt. Wir sind Gamer. Unsere Treffsicherheit ist zielgenau. Wir sind Gamer. Gamer haben eine Reaktionszeit wie kein anderer Nicht-Gamer. Wir sind Gamer! Hand-Auge-Koordination sind Spitzenklasse. Wenn wir im Real-Life Auto fahren, verhindern wir Gamer in der Regel einen Unfall. Wir bremsen schneller und weichen besser aus. Und alles viel früher als bei anderen Menschen. Wir sind Gamer! Mentale Ausdauer eines Gamers. Längeres Performen unter Stress, ohne Performance ein Abfall. Wir sind Gamer. Strategisches Denken und Entscheidungsfinder unter Druck. Für Gamer kein Problem. Und die Besten. Wir sind Gamer. Soziale Menschen, aber auch bei uns. Uns Gamern gibt es Vollidioten, diese Noobs putzen wir weg. Wir sind Gamer und Cheater werden direkt entfernt. Mit denen spielen wir es gar nicht. Wir sind Geisocke. Wir sind Geisocke. Wir sind Gamer. Fehlerkorrektur in Echtzeit. Wir Gamer. Entscheidungsfindung bei unvollständiger Information. Ich weiß nicht alles, aber ich entscheide trotzdem richtig. Wir Gamer sind die geilsten hier. Wir!